Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Beautiful and sunny outside. Es ist wunderschön und sonnig da draußen. The lady outside my windows washing the outside my windows washing the neighbor's windows. Die Frau vor meinem Fenster putzt gerade die Fenster meiner Nachbarn. I wish I could bring her over here to wash my window and help Debbie a little bit. Ich wünschte, ich könnte sie hier herüberbringen, um Debbie zu helfen, unsere Fenster zu putzen. She good job working so hard and good. Sie arbeitet so hart und macht eine tolle Arbeit. But I don't think she will come here. Aber ich glaube nicht, dass sie hierher kommt. I guess Daniel, we have to wash the windows for Debbie. Ich glaube, Daniel, wir müssen die Fenster für Debbie putzen. Oh well. So anyhow. What's the last root? Also, was ist unsere letzte Wurzel? Obedience! Gehorsam! No, Reinhard, don't get radical now. No. Nein, Reinhard, werde jetzt nicht radikal. Just focus on how much Jesus loves me. Ich möchte mich nur darauf fokussieren, wie sehr Jesus mich liebt. I just want to focus on how I am precious to him. Ich möchte mich nur darauf fokussieren, wie wertvoll ich für ihn bin. I want to focus on how Jesus was obedient to the death of the cross. Ich möchte mich darauf fokussieren, wie gehorsam Jesus bis zum Tod am Kreuz war. Nein. Tell me I have to obey anything or anyone. Sag mir jetzt nicht, ich muss jemandem oder etwas gehorchen. I'm not telling you what you have to do. Ich sage dir nicht, was du tun sollst. I'm telling you that there's an amazing fruit that can grow in your life if you put the root in the right place. Ich sage dir nur, dass es eine wunderbare Frucht gibt, die in deinem Leben wachsen wird, wenn du dich richtig verwurzelst. If you learn to live a life surrendered to Jesus and obeying him day by day, wenn du es lernst, ein Jesu hingegebenes Leben zu leben und ihm Tag für Tag zu gehorchen, the opposite of stress, which is obedience, wirst du das Gegenteil von Stress haben, was gehorsam ist. Remember what the fruit stress is from which root? Erinnere dich, von welcher Frucht die Wurzel Stress wächst. Do you guys remember? Erinnert euch, Leute? If Daniel remembers. Ich frage mich, ob sich Daniel erinnert. Thinking hard now. Er denkt gerade scharf nach. If I remember. Schau mal, ob ich mich erinnere. Success is the root and stress is the fruit. Erfolg ist die Wurzel und Stress ist die Frucht davon. I have to have success. I have to have success. I have to have success. Ich muss Erfolg haben. That's stress. Das ist Stress. But peace is something so incredible and beautiful. Frieden ist so etwas Unglaubliches Schönes. You know, peace is not even the absence of problems. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen. People have this weird idea about peace. Menschen haben diese merkwürdige Ansicht von Frieden. Peace means I have no more problems. Frieden bedeutet, ich habe keine Probleme mehr. Most of the paintings of peace I have seen, I don't like because they don't really express biblical peace. Die meisten Gemälde über Frieden gefallen mir nicht, weil sie nicht wirklich biblischen Frieden ausdrücken. What are these? Wie sind denn sie? A calm blue sea. Ein ruhiges blaues Meer. A beautiful sailboat with the sails stretched out, everything around calm. Ein wunderschönes Segelboot mit gesetzten Segeln und alles rundherum ist ruhig. That's not peace. Aber das hat nichts mit Frieden zu tun. Do you know what for me the better picture of peace is? Für mich ein besseres Bild für Frieden ist a boat thrown around by the wind and the waves. Ein Boot, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Everybody freaking out. Jeder dreht durch. And Jesus asleep inside of that boat. Und Jesus schläft in diesem Boot drin. That's a picture of peace to me. Das ist für mich ein Bild von Frieden. Why? Warum? Because peace doesn't have anything to do with the absence of terrible circumstances. Weil Frieden nichts zu tun hat mit der Abwesenheit von schlimmen Dingen. Peace has to do with an inner attitude that will express itself through your life. Frieden hat mit einer inneren Einstellung zu tun, die sich durch dein Leben ausdrückt. So how does obedience bring peace, which in this case is the opposite of stress? Wie bringt also Gehorsam Frieden, was in diesem Fall das Gegenteil von Stress bedeutet? Okay, you're driven by success. Okay, du bist getrieben von Erfolg. Reach this goal. Kann ich dieses Ziel erreichen? I have that many followers. Ich könnte so und so viele Follower haben. I have that amount of fame. Ich könnte so berühmt sein. So you're driven to always succeed in the eyes of men. Du bist sozusagen getrieben, um immer in den Augen von Menschen erfolgreich zu sein. Life is stressful. Dein Leben ist so erfüllt von Stress. What happens if you wake up in the morning? Was geschieht, wenn du in der Frühe aufwächst? Like Jesus did. So wie es Jesus getan hat. Early in the morning, long before the sun rose. Sehr früh am Morgen, lange bevor die Sonne aufging. Go to a quiet place to pray. Du gehst zu einem ruhigen Ort, um zu beten. What did Jesus do in this early morning? Was hat Jesus am frühen Morgen getan? Obviously, he didn't talk to God and try to convince God of something. Offensichtlich hat er nicht mit Gott gesprochen oder versucht, ihn von etwas zu überzeugen. The one who said, Weil Jesus war derjenige, der sagte, when you pray, don't use many words. Wenn ihr betet, verwendet nicht viele Wörter. So if Jesus is the guy who said, hey, prayer is not using many words. Also wenn Jesus sagte, dass wenn du betest, verwende nicht viele Worte. Then for him to get up early in the morning and pray using many words, he would have contradicting himself. Würde er sich selbst widersprechen, wenn er früh am Morgen gebetet hat und viele Worte dazu verwendet hätte? Did Jesus actually use prayer? Also wie hat Jesus das Gebet verwendet? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir verstehen müssen, wenn wir wahren Frieden haben wollen. Möchtest du nicht eine Frucht haben, die Friede bedeutet mitten eines Sturms? You know, here is what we find out about how Jesus related to God. Also wir werden jetzt herausfinden, wie Jesus mit Gott in Beziehung trat. I don't believe because it would go against his own teaching and life. Ich glaube nicht, denn es würde gegen seine eigene Lehre und sein Leben gehen. That he spent praying the way we define praying. Dass er so betete, wie wir beten definieren. Talk, talk, talk, talk, try to convince God to make it a good day. Reden, reden, reden und versuchen Gott zu überzeugen, dass er einen guten Tag macht. Here's what Jesus did. Aber hier ist, was Jesus I'm tat. So convinced he spent the morning hour aligning his heart with the heart of the Father. Ich bin so überzeugt davon, dass er die Morgenstunde dafür nutzte, sein Herz mit dem Herz des Vaters in Einklang zu bringen. What did Jesus say? Was hat Jesus gesagt? I only do what I see the Father do. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Since I'm not concerned about my own success, but about being obedient to the Father. Und da ich nicht an meinem eigenen Erfolg interessiert bin, aber am Gehorsam dem Vater gegenüber, kann ich im Frieden sein. I don't have to prove anything to anybody anymore. Ich muss niemandem nie mehr etwas beweisen. I can be at peace. Ich kann im Frieden sein. You know, I've come to this place and I'm learning every day. Weißt du, ich bin so weit gekommen und ich lerne jeden Tag. Yes. Simply live your life. Just obey the Holy Spirit. Einfach mein Leben leben und dem Heiligen Geist gehorchen. He whispers to your heart, hey, go and do that. Don't worry about opinion of man. Don't worry about success. Worry about nothing more. Wenn er deinem Herz zuflüstert, hey, geh und mach das. Mach dir über die Meinung von Menschen keine Sorgen. Mach dir über Erfolg keine Sorgen. Follow him, just obey him and you will live a life of peace. Mach dir über gar nicht Sorgen, sondern folge ihm einfach und gehorche ihm und du wirst dein Leben voll von Frieden haben. So we have to come away from this fruit that's nothing but stress because all we want to have is success. Wir müssen also von dieser Frucht wegkommen, die nichts als Stress ist, weil alles, was wir wollen, Erfolg ist. Put your roots into obedience in the leading of the Lord. Verwurzle dich in Gehorsam und Führung durch den Herrn. Whatever he tells you, let that be enough. Was immer er dir sagt, es soll dir genügen. At the end of the day, am Ende des Tages, you need to say this. Musst du Folgendes sagen. Lord, I've put my roots into just following you today. Herr, ich habe mich nur danach ausgestreckt, dir heute zu folgen. So I'm at peace. Und deshalb habe ich Frieden. Maybe people around you will say, but you didn't do this, but you didn't do that, but you didn't do what I wanted you to do. Vielleicht werden die Menschen um dich herum sagen, aber du hast das nicht gemacht und du hast jenes nicht gemacht und du hast das nicht gemacht, was ich von dir wollte. Aber wen interessiert das? We learn to live in obedience to the leading of the Lord, we will live in peace. Wenn wir lernen, im Gehorsam hinsichtlich der Führung durch den Herrn zu leben, werden wir in Frieden leben. And everything else is in his hands. Und alles andere ist in seinen Händen. Thank you, thank you, thank you. Leute, danke, danke, danke. Stop listening to us. Ihr habt eine gute Arbeit geleistet und uns zugehört. We'll see you tomorrow. Und wir sehen uns morgen.